Einheit 5. A. Übung 2a. Guten Tag. Herzlich willkommen im BITS. Guten Tag. Mein Name ist Aziz El-Khalfi. Ich war noch nie im BITS. Ich möchte mich über Bauberufe und Umschulungsmöglichkeiten informieren. Ich helfe Ihnen gern. Hier gibt es Themeninseln. Themeninseln? Das verstehe ich nicht. Was bedeutet das? Das ist ganz einfach. Im BITS können Sie sich über verschiedene Themen wie Arbeit und Beruf, Ausbildung und Studium und Bewerbung informieren. Sie möchten also eine Umschulung machen? Richtig. Die Themeninsel Ausbildung und Beruf ist dort. In den Regalen finden Sie Informationen zu Ausbildungs- und Umschulungsmöglichkeiten. Kann man auch an den Computern im Internet recherchieren? Selbstverständlich. Vielen Dank für die Informationen. Gerne. Falls Sie Fragen haben, helfe ich Ihnen gern weiter.